Classic Video Games Radio. Die Jukebox. Hallo und herzlich willkommen hier bei Classic Video Games Radio und einer weiteren Ausgabe der Jukebox. Viel Spaß hier und sucht euch brav unsere Songs raus aus unserer Playlist. Findet ihr gleich über unserem neu eingebetteten Player. Ja, ich muss da ein anderes Ding da einbauen. Aber das, denke ich mal, funktioniert genau so. Ja, ihr braucht keine Groschen mehr in die Jukebox werfen. Ich hatte hier kurze technische Aussetzer. Ja, meine scheiß Soundkarte im PC, die ist andauernd weg, wenn man sie braucht. Das ist furchtbar. Wenn man das nicht ausprobiert vorher, dann sitzt man hier und es kommt nichts durch. Ja, ist klar, wenn die für das System nicht da ist, die Karte, die Soundkarte, dann kann man hier natürlich auch nichts machen. Immer dasselbe hier. Ja, nennt mir einfach den Track aus unserer Playlist oberhalb unseres Links. Oberhalb unseres Players befindet sich der Link Playlist. Einfach mal draufklicken und es öffnen euch über 1800 Songs mittlerweile. Und ja, nennt mir einfach aus dieser Liste die jeweilige entweder Nummer heraus oder ja die gesamte Zeile einfach kopieren und in den Chat einfügen. Ja, die Suche kann man natürlich ganz einfach im Browser machen mit Steuerung F. Zumindest ist es bei Chrome so. Ich vermute, in anderen Browsern ist das ähnlich. Ja, viel Spaß dabei. Und den ersten Wunsch habe ich ja auch schon, glaube ich, vom C64 im Netz. Hätte gerne einen Sid-Sound needed. Fanta in Space von 2008 aus der Demoszene. Ja, ja. Den hat Dadler TL sich, glaube ich, auch sogar gewünscht, dass das bei uns in die Playlist kommt. Ja, machen wir natürlich nach Outrun, dem No Speed Limit Remix. Viel Spaß! Ja, schöne Grüße auch in den Chat hier. Der North ist da, C64 im Netz, Dadler TR, Jens64, RM und Wutze Mickey. Schönen guten Abend euch allen. Ja, nächster Track, Fanta in Space. Viel Spaß, Dadler TL. Bye. It's quite too quite, yeah. Prototype Raptor und Star Fox Barrel Roll hier für euch von mir gewünscht. We'll be right back. Classic Videogames Radio. Die Jukebox. Ja, und der nächste Track, der ist für den Jens 64 hier. Viel Spaß mit Yi-A Kung Fu 2 auf dem C64. So, bunt gemischt geht's hier heute weiter. Der Jens hat sich auch noch was gewünscht von der PlayStation. Wipeout hier und Message aus dem Jahre 1995 von Psygnosis. We'll be right back. Classic Video Games Radio. Die Jukebox. So, Leute, ja, und der Dadler TL, ja, der wünschte sich auch Creatures aus unserer Playlist. Ja, hier viel Spaß. 6 Minuten ist das Ding lang aus dem Jahr 1990 vom C64. Viel Spaß. We'll be right back. und nun kommt eine ganze Reihe von Songs, die sich meine Eltern gewünscht haben. Ja, die sitzen auch wahrscheinlich gerade im Wohnzimmer oder so und hören uns zu. Und da kommt jetzt eine ganze Menge. Und zwar erstmal vom Amiga Amberstar von Jochen Hippel aus dem Jahr 92. Und danach auf dem C64 Action Biker von Rob Hubbard. So, und dann habt ihr die zwei schon mal auf dem Schirm. We'll be right back. Ja, ein wunderbares Stück von Jochen Hippel auf dem Amiga. Das war echt fantastisch komponiert. Ja, Rob Hubbard jetzt hier und Action Biker. Ja, guten Abend, Nico hier. Ja, und auch an die Neuen hier. Parallax ist noch dazugekommen, der Zerstampfer. Ja, der Smart, richtig. Ja, und die Sabrina hustet immer noch hier im Hintergrund. Ja, ich habe mal schöne Grüße bestellt, ja. Und gute Besserung vor allem. Ja, der nächste Track, den habe ich jetzt mal... Was mit meinem Mikrofon hier passiert? Ah, ist mal wieder alles schief hier. Ja, den nächsten Track, Den habe ich jetzt mal dazwischen geschoben, weil meine Eltern hatten jetzt hier so eine kleine Serie quasi. Und ja, das möchte ich jetzt erstmal dazwischen schieben, nämlich vom Dadlat, Anders Lundqvist und Fatal Error aus der Demoszene vom Amiga. Thank you. So, nächster Wunsch meiner Eltern, Nebulus. Ja, das Spiel, was wir gestern Abend hier live auf dem C64 gezockt haben, ne? Ja, Leute, sucht euch eure Titel heraus aus unserer Playlist. Die befindet sich auf unserer Radioseite. Direkt unter dem Logo steht der Link Playlist. Einfach mal draufklickern. Ja, und mir dann den Titel hier im Chat nennen. Und dann werde ich den hier einreihen und für euch spielen. Genau. Ganz easy. Ja, der nächste Track ist ein etwas ruhiger. Amiga Goes Piano mit dem Track Powder. Thank you. Ja, sehr episch, würde ich sagen. Ne? Aber episch geht es weiter hier mit Donkey Kong Country und Fear Factory auf dem Super Nintendo. Ja, ein Titel, der Gänsehaut bei mir erzeugt. Das ist einfach geil. Ich weiß nicht. Also, dann kommen diese Spielszenen auch wieder auf, wo die da durch diese dunkle Fabrik latschen. Ja, einfach geil. Ja, nächster Track gewünscht vom C64 im Netz, hier bei uns im Chat. Fanta in Love, I Love My 64 heißt der Track. I love my 64. Ja, ein Track aus dem Jahre 2005. In der Demoszene ist er quasi gemacht worden, genau, von Fanta. Ja, und das nächste hier meiner Playlist ist auch von meinem Dad. Und zwar auf dem Super Nintendo Earthworm Jim. So schnell dazwischen geschoben für den Dennis. Secret of Mana. Thank you. Geschlecht. Schwarz, Familie, Traurigkeit, Wunden. Braunes Geschlecht. Schmerz, Vergnügen, Traurigkeit, Wunden. Ja, das war die Elektro-Lock, allgemeine Frequenz von das Karl-Werk-Projekt. Ja, Leute, ich habe gerade den Playlist-Link nochmal in den Chat gepostet und ja, da könnt ihr euch unsere, also quasi eure Songs raussuchen, die einfach bei mir in den Chat hier nennen, reinschreiben und ja, dann spiele ich die für euch. Das ist die Jukebox hier auf Classic Video Games Radio. Ja, dieser Wunsch kam auch aus der Richtung meiner Eltern und ich weiß auch schon genau, wer von den beiden sich den gewünscht hat. Das war nämlich meine Mutter, Dr. Mario. Ewig lang gezockt und die Melodie düdelte immer so im Hintergrund im Wohnzimmer. Das war schon geil. Ja, so Leute, ja, der nächste Track ist für den Dadler TL und er hat sich dann einen Remix gewünscht von Caesar Tunes, das Intro aus dem Album A Tribute to Joe & Tell. We'll be right back. Classic Video Games Radio. Die Jukebox. So, und den habe ich auch ganz neu in der Playlist erst letzte Woche hochgeladen. Dragon's Revenge, das ist quasi der zweite Teil vom Dragon's Fury Flipper-Spiel auf dem Mega Drive. Aus dem Jahre 1993 hier für meine Eltern. Und nun hier die Super Nintendo Version von der Guile Stage aus Street Fighter 2. Viel Spaß. Ja, für den Dennis natürlich. Aha. ja, 1994 von Capcom veröffentlicht auf dem Super NES. Ja, Street Fighter gab es ja auch in zig Versionen. Könnte ich auch mal eine Sendung drüber machen, über alle möglichen Street Fighter Games, ja. Das gäbe eine ewig lange Sendung, das schwöre ich. Nächster Track hier von Sound of Games, und zwar ein Remix zu dem Game Ember Moon. Ja, fantastischer Kontrast, oder? Tronime jetzt hier mit The Ballad of the Windfish. Boom. Classics, Videogames, Radio. Die Jukebox. Ja, The Wind Waker auf dem GameCube, auch das Spiel habe ich eine ganze Zeit lang gezockt, aber das Ende habe ich leider nie gesehen. Aber das hier ist der End-Theme des Spiels. Wo wir bei Nintendo sind, kriegen wir jetzt hier noch einen Remix zu F-Zero auf die Ohren. Und zwar ist der auch gewünscht von meinem Dad. Ja, und irgendwie haben wir jetzt gerade Nintendo-Time, ne? Jetzt haben wir auf dem GameCube aus dem Jahre 2001 Luigi's Mansion. Hmm. Hallo? Thank you. Ja, und hier für den Jens 64 Dr. Future mit dem Track GamX. Viel Spaß. Und auch der Hellcat hier bei uns im Chat, die Höllenmieze, miau, die darf auch nicht zu kurz kommen hier mit Ezion und Monday. We'll be right back. So, und nun mischt sich der Moderator hier auch nochmal dazwischen. Caesar Tunes und Starwing Return to Corneria. Viel Spaß. Roger, I'm heading back to Corneria. Roger. Emergency, emergency. Emergency, emergency. Incoming enemy fighters, prepare for launch. Good luck. Emergency. Congratulations on a job well done. Ja, and you do your job well done. Ja, das hat dieser Tunes auf jeden Fall gemacht. Ein genialer Remix zu Starwing auf dem Super NES. Ja, und jetzt noch auf dem Mega Drive Dragon's Fury aus dem Jahr 1900. Was war's? Das war auf jeden Fall der Main Table. Genau, 1992 war das. Ein genialer Soundtrack auf dem Mega Drive. Ja, Leute, wenn ich diesen Sound höre, dann bin ich im Wahn. Ja, dann bin ich in Trance. Ja, nennt es, wie es wollt. Ja, der nächste Track gewünscht vom Dadler TL. Er brauchte mehr C64 Input hier. Rasputin aus dem Jahr 1985. Auf dem C64 von Rob Hubbard. We'll be right back. Ja, genial. Also hätte ich jetzt die Kamera angehabt, ihr hättet Spaß gehabt. Ich habe hier auf meinem Stuhl rumgehüpft, das war genial. Da gebe ich mich auch im Wahn bei dem Song. Ja, ist schon genial. Ja, ich hatte einen Wunsch noch eben gehabt von der Nico, beziehungsweise Dennis, ja. Er wünschte sich Kirby. Hast du was von Kirby? Ich sage, yo, ist ein Remix. Kirby's Dreamland von Bladiator ist das. Und das ist der Chopin's Kirby. Keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Die Jukebox. Ja, hier Mario Kart Double Dash noch für meine Eltern. Viel Spaß. Meine Freunde, ja, ich habe die Wunschannahme, ich schließe ich jetzt mal, ja, also wir haben jetzt 10:30 durch, wird langsam Zeit, dass wir dem Ende nahen. Ich habe mir also quasi auch noch einen Track in die Playlist gepumpt mit David Whittaker und Panther aus dem Jahr 1986 auf dem C64, den höre ich auch immer sehr gern. Und dann kommt der letzte Track, etwas leiser noch, Gamecube, Metroid Prime, Talon, Overworld, auch von meinen Eltern gewünscht. Und dann kommt noch etwas ganz anderes, dazu aber gleich mehr. Genau, der letzte hier quasi von meinen Eltern gewünscht. Talon Overworld auf dem GameCube mit im Metroid Prime aus dem Jahre 2003. Ja, und danach haben wir noch einen kleinen Track aus YouTube. Werde ich das direkt einspielen. Und zwar ist das von Press Play on Tape, Monty on the Run. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ich kenne das, glaube ich, noch nicht. Thank you. So, und jetzt nun noch das letzte hier. Ja, was ist das? Monty on the Run vom C64 von der Band Press Play on Tape. Ja, ich glaube, das ist eine Live-Aufzeichnung, bin mir nicht ganz sicher. Back in Time Live Rehearsal Footage. Genau, also das wird wahrscheinlich eine Aufzeichnung sein eines Live-Auftritts. Thank you. Ja, Leute, absolut großartig, oder? Ja, das war Ben Daglish an der Violine oder an der Geige, sagen wir. Ich glaube, das Instrument, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der das wirklich so kann. Aber ich glaube, dafür, dass er es vielleicht nicht so kann, kann er es sehr gut. Also, er kann es auf jeden Fall besser, als ich es jemals könnte. Das ist also fantastisch. Leute, Sendung am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen hier auf Classic Video Games Radio und vor allem ja für das Wünsche-Wünschen hier in der Jukebox. Das ist jedes Mal immer wieder eine Freude, euch hier den Abend zu versüßen, ja, mit den Tracks, die ihr gerne hören möchtet. Aber ich lade euch jetzt natürlich ein, weiterhin hier zuzuhören, denn sobald ich hier raus bin, läuft die 24-Stunden-Playlist und ja, rauf und runter, ne? Hin und her, vor und zurück. Also, wie ihr Lust und Laune habt. Und ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht und wir sehen uns am Sonntag. Da haben wir den ganzen Tag Livestream hier ab 12 Uhr mittags bis abends um ca. 20 Uhr. Schaltet zwischendurch schon mal rein. Da haben wir hier den Zockertag von Classic Video Games Live. Hier bei uns daheim ein paar Stationen habe ich aufgestellt, sei es C64 oder Super Nintendo oder Mega Drive. N64, den habe ich C64 schon gesagt, den will ich auf jeden Fall auch nochmal aufstellen. Mal gucken, den Automaten hier im Hintergrund, der wird auch an sein. Also, ja, mal sehen, die Dreamcast wollte ich machen mit zwei Lightguns. Da bringt der Carsten noch eine Lightgun mit. Ja, das wird sicher witzig. Ja, schönen Abend noch, gute Nacht, macht's gut. Bis dahin, tschüss. Classic Video Games. Die Jukebox.